Kapitel 9. Vincent ließ sich mit einem Schnaufen rücklings auf sein Hotelbett fallen. Dieser Fall machte vorne und hinten einfach keinen Sinn. Alle Tatverdächtigen logen wie gedruckt und verheimlichten wahrscheinlich wichtige Informationen. Besonders dieser Peter Günschow, ein Hafenarbeiter, den sie vorhin noch befragt hatten, gab Vincent ein ungutes Gefühl. Er war sehr unfreundlich und unkooperativ gewesen, was ja meistens nichts Gutes bedeutete. Aber das war eben nicht genug, um irgendwem irgendwas nachweisen zu können. Vincent wollte gerade in die Dusche hüpfen, um sich bettfertig zu machen, als sein Handy nochmal klingelte. »Hey Vincent, entschuldige, wenn ich dich so spät störe«, meldete sich Marianne, und Vincent hörte auch an seiner Stimme, dass er lieber schlafen gehen würde, als noch mit ihm zu telefonieren. »Ich hoffe, deine Info ist die späte Stunde wert«, flötete er. Das ist sie«, meinte Marianne bedeutungsschwanger. »Du weißt doch, dass ich unter den Fingernägeln des Opfers Tropanalkaloide gefunden habe.« »Koks, ja.« »Es ist kein reines Kokain, es ist Kokainpaste.« Es herrschte Stille in der Leitung. Marianne wollte vermutlich, dass Vincent selbst eins und eins zusammenzählte, aber dafür war es reichlich zu spät und Vincent dann eben doch nicht so doll in der Drogenszene involviert, als dass der Unterschied ihm etwas sagen würde. »Kokainpaste wird ausschließlich zum Handeln verwendet«, erklärte Marianne glücklicherweise. »Es kann in sehr großen Mengen abgepackt und versendet werden. Wenn man es dann mit Ammoniak verkocht, wird Kokain draus.« »Okay«, summte Vincent langgezogen. »Also das heißt, unser Opfer ist irgendwo mit dem Dealer-Produkt in Kontakt gekommen.« »Genau«, stimmte Marianne freudig am anderen Ende zu. »Ich habe auch schon Pavlak Bescheid gesagt. Er wird morgen entscheiden, wie es jetzt weitergeht.« »Danke dir, Marianne«, sagte Vincent nur noch, bevor er auflegte. »Okay, das war ja eine ganz neue Wendung. Und vor allem eine, die er mit Adam teilen musste.« Vincent klickte schon auf Adams Kontakt, als er kurz innehielt. »Adams Wohnung war nicht weit von hier.« Vincent könnte einfach schnell vorbeigehen und ihm diese Info überbringen. Klar könnte er ihm auch eine WhatsApp schreiben oder ihn anrufen, aber dann hatte Adam ihn ja zu sich nach Hause eingeladen. Und wann würde Vincent denn nochmal in Eberswalde sein, um diese Einladung annehmen zu können? Und so könnte er sich nochmal die Beine vertreten. Schlafen würde er jetzt sowieso noch nicht. Bevor Vincent sich versah, hatte er sich auch schon Schlüssel, Handy und Jacke geschnappt und war aus der Tür. Die Wahrheit war dann ja doch, dass er keine Ausrede brauchte. Er wollte Adam sehen, da musste er sich nichts vormachen. Besonders wollte er Adam sehen, wenn nicht eine Handvoll Kollegen oder Tatverdächtige um sie herumstanden. Vincent dachte an gestern Abend in dieser Bar, wie angenehm es doch gewesen war, so mit Adam zu reden. Oder heute Vormittag, als sie so locker wieder zusammen gelacht hatten. Vielleicht war es das, was Vincent jetzt vor Adams Wohnhaus spülte und ihn beherzt auf die Klingel drücken ließ, auch wenn er ja gar nicht wusste, ob Adam überhaupt noch wach war. Aber als sich Vincent über den Sommer anmeldete, ging sofort die Tür auf und Adam nahm ihn auch mit einem Grinsen in seiner Wohnungstür in Empfang. Vincent bedauerte es fast ein wenig, dass Adam nicht mehr die Polizeiuniform trug, die ihm so gut stand. »Hey, ich hoffe, ich hab dich nicht geweckt?«, fragte Vincent dennoch. »Und selbst wenn«, erwiderte Adam nur wieder mit diesem vermaledeiten Lächeln, was Vincents Knie direkt wieder wackelig machte. »Er würde sich schnell irgendwo setzen müssen. Was bringt dich denn so spät an meine Haustür?« Vincent konnte und wollte den übertrieben anzüglichen Ton in Adams Stimme nicht ignorieren. »Es gibt eine neue Wendung in unserem Fall. Marianne hat eben angerufen.« »Okay.« »Unser Opfer ist wohl mit Kokainpaste in Berührung gekommen.« »Das wird doch eher zum Handeln benutzt, oder?« brummte Adam nachdenklich. »Eben. Pavlak will uns morgen sagen, wie es weitergeht.« »Wie es weitergeht?« »Naja, ich nehme an, dass wenn es jetzt mit Drogenhandel zu tun hat, sicherlich eine andere Abteilung oder sogar eher das LKA für zuständig ist«, seufzte Vincent müde. Er könnte sehr gut darauf verzichten, seine Arbeit durch fremde Kollegen durcheinandergebracht zu bekommen. »Ach, scheiße«, erwiderte auch Adam, der natürlich ebenso gut wusste, was diese Information für sie bedeutete. Eine Weile standen sie planlos in Adams Flur und starrten einander an. Vincent wartete darauf, dass Adam etwas sagte, und Adam wartete vermutlich darauf, dass Vincent etwas sagte. Vincent selbst hatte jetzt ja eigentlich alle wichtigen Informationen überbracht und müsste ja an sich nicht länger hierbleiben. »Bist du nur deswegen jetzt hergekommen?«, fragte Adam verschmitzt, als könnte er Gedanken lesen. Vincent grinste schief. »Ich dachte, du wolltest mir einen Kaffee machen?« Adam biss sich grinsend auf die Lippe, ging aber tatsächlich voraus in die Küche. »Kommt sofort. Oder kann ich dir eher einen Wein oder Bier anbieten, so zum Feierabend?« »Da sage ich nicht nein«, flötete Vincent, streifte seine Schuhe ab und folgte Adam. Er beobachtete Adam dabei, wie er ihnen Wein einschenkte. Vincent konnte sehen, dass ihn etwas beschäftigte. »Hast du diesen Rogoff auch schon drüber informiert, was Marianne meinte?«, fragte Adam unvermittelt. »Wie kam Adam denn jetzt darauf?« »Nee, noch nicht. Mir wäre es sowieso lieber, wenn er komplett aussetzen und einfach sein Frei genießen würde«, tadelte Vincent und nahm dankend sein Glas entgegen. »Karl kann aber irgendwie nie aus seiner Haut. Der würde am liebsten auf Arbeit pennen, wenn er dürfte«, plauderte Vincent weiter. Adam verzog leicht sein Gesicht, was er auch gestern schon getan hatte, als es um Karl ging. Vincent fragte sich, warum. »Das kenne ich nur zu gut. War ja früher genauso. murmelte Adam und stieß sein Glas gegen Vinzenz. Ihre Augen trafen sich und Vincent erinnerte sich an die Szene in Felo vor 2 Jahren. Adam so nah vor ihm, seine schönen dunklen Augen. »Da musstest du dich immerhin nicht groß umgewöhnen. Immerhin«, sagte Adam und Vincent konnte den leicht wütenden Unterton nicht ignorieren. »Ist irgendwas?«, fragte Vincent sanft. »Was soll sein?«, brummte Adam und war dabei wenig überzeugend. »Immer wenn ich von Karl spreche, wirst du so abweisend. Kannst du ihn nicht leiden?« »Dafür kenne ich ihn zu wenig«, tat Adam ab. »Er führt mir nur wunderbar vor Augen, wie ich ersetzt wurde.« »Bei der Zahl an Fällen, die wir zurzeit haben, brauchten wir nun mal die Unterstützung und du kommst mit ihm viel besser klar als mit mir«, platzte Adam dazwischen. Vincent hob verwirrt seine Augenbraue. Daher wehte der Wind. Adam war eifersüchtig. »Das kann man nicht vergleichen.« Adam nahm einen gierigen Schluck aus seinem Weinglas. »Wieso nicht?«, fragte er aufgebracht. »Wo wir uns doch scheinbar so ähnlich sind.« Vincent schluckte. »Der Unterschied ist, dass ich für Karl keine Gefühle habe«, erklärte er mutig. »Das macht es leichter.« Da war es nun. Vincent hatte das ausgesprochen, was ihm schon so lange auf der Zunge lag. Schon damals, ganz zum Anfang seiner Anstellung in Swietzko und seiner Zusammenarbeit mit Adam, hatte er es sagen wollen. Und dann später, bei ihren ganzen gemeinsamen Abenden und den Ermittlungen in Felo. Aber es hatte immer nicht gepasst. Und hier waren sie nun, mit 2 Jahren Verspätung. Vincent konnte live auf Adams Gesicht mitverfolgen, wie seine Wut und Eifersucht langsam von ihm abfiel und einem sanfteren Ausdruck Platz machte. Er wartete darauf, dass er irgendetwas sagte, Vincents Beichte in irgendeiner Weise kommentierte, aber da kam nichts. Er war einfach still und musterte Vincent mit einem unleserlichen Blick. »Karl hat mich mal gefragt, wie wir klarkommen«, sagte Vincent nach einer Weile, um irgendetwas zu sagen. »Du und ich, oder wer?«, fragte Adam. »Ja, du und ich«, erwiderte Vincent ominös. Adam betrachtete ihn interessiert und Vincent war kurz davor, in 1000 Teile zu zerspringen. Er wollte wissen, was zwischen uns vorgefallen ist. Adam legte sich verlegen eine Hand in den Nacken. »Ach, das weiß er gar nicht.« Vincent schüttelte stumm den Kopf. »Ist ja jetzt nicht so, als wäre das eine Anekdote, die ich unbedingt an die große Glocke hängen müsste.« Adam trat, so beiläufig wie möglich, einen Schritt auf Vincent zu. Vincent bemerkte es natürlich trotzdem. »Hast du es ihm erzählt?« Überrascht sah Vincent auf. »Nein«, antwortete er sanft. »Das geht niemanden etwas an, außer dich und mich.« Adam nickte und seine sanften Augen legten sich auf Vincents Lippen, was ein promptes Kribbeln durch Vincents Bauch schickte. »Zumal, wenn überhaupt, würde ich das nur erzählen, wenn dieses Kapitel schon abgeschlossen wäre«, fügte er mutig hinzu. »Und das ist es noch nicht?«, fragte Adam leise nach. »Nee, du musstest ja unbedingt nochmal auftauchen«, lachte Vincent ohne Biss. Vor wenigen Tagen hatte ihn dieser Fakt noch wütend gemacht. Aber diese Wut verebbte mehr und mehr, je länger Adam bei ihm war. »Ja, musste ich. So schnell wirst du mich nicht los. Und da bin ich auch ganz froh drüber«, raunte Adam und Vincents Knie wurden ganz weich. »Ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, noch einmal mit dir zu reden. Ich auch. Und dich auch irgendwie ein zweites Mal kennenzulernen.« Vincent schmunzelte. »Meinst du nicht, dass wir uns nicht ein bisschen zu gut kennen?« Adams Miene verfinsterte sich und er schüttelte den Kopf. »Nee, eher das Gegenteil«, erläuterte er dunkel. »Ich habe darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass du mich ja gar nicht kennst. Nicht ohne die Tabletten, weißt du? Als wir uns kennengelernt haben, habe ich die Pillen ja schon genommen.« Vincent überdachte diese Aussage. Adam hatte recht. Während ihrer kompletten Bekanntschaft, wenn Adam sich auf irgendeine konkrete Art und Weise verhalten hatte, hatte Vincent nie sagen können, ob das wirklich Adams Persönlichkeit oder der Einfluss der Pillen war. »Ich kenne einen Teil von dir«, erwiderte Vincent sanft, ohne aber Adams Punkt zu widerlegen. »Du hast recht. Die Zeit, die wir damals zusammen hatten, war eher schwierig und emotional als locker und lustig.« »Ja, eben«, meinte Adam niedergeschlagen. Vincent legte eine Hand auf Adams Unterarm, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. »Aber das heißt dann einfach nur, dass ich eben zuerst diese emotionale Seite von dir kennengelernt habe.« Adam beäugte erst Vincents Hand und blickte dann auf in seine Augen. »Dann kann ich es jetzt aufholen, den freundlichen Adam kennenzulernen«, fügte Vincent hinzu. Adam lachte auf. »Freundlich war ich noch nie.« »Das glaube ich nicht«, meinte Vincent fest. Eine Weile standen sie so da und Vincent konnte sehen, wie die Zahnräder an Adams Oberstübchen arbeiteten. Nach einigen Augenblicken trat Adam noch näher an ihn heran, so dass sie kaum mehr eine Unterarmlänge trennte und Vincents Bauch machte wieder Purzelbäume. »Ich würde dich wirklich gerne anders kennenlernen. Anders als damals«, presste Vincent mutig hervor. »Wenn du das willst?« Adam schmunzelte und schüttelte amüsiert seinen Kopf, als hätte Vincent soeben den lustigsten Scherz aller Zeiten erzählt. »Gestern Abend, da hast du mich doch gefragt, was in dem Brief stand, den ich damals geschrieben habe.« Vincent nickte. Adams Finger tasteten sich langsam auf der Anrichte nach vorn und fanden Vincents. Er spielte sanft mit seinen Fingern, bevor er sie zärtlich verschränkte. Vincent wurde ganz schwummrig. »Ich Weiß noch genau den letzten Satz, den ich damals geschrieben habe, brummte Adam in dieser vermaledeiten dunklen Stimme mit diesem vermaledeiten sexy Akzent. Da stand, dass ich nicht mehr nur befreundet sein will. Vincents Herz machte einen Hüpfer und er lächelte, als er den Sinn hinter diesen Worten verstand. »Na, dann passt das ja«, flüsterte er. Adam nickte leicht und kam Vincent noch näher und Vincent ließ es einfach zu. Und dann küssten sie sich. Endlich, endlich, endlich. Vincent schloss sehnsüchtig seine Augen und genoss dieses Gefühl, mit Adam zu verschmelzen. Er konnte sich nicht mehr allzu sehr daran erinnern, wie sich ihr Kuss in Felo angefühlt hatte. Aber es war auch egal, denn sie machten jetzt neue Erinnerungen, zusammen. Und diese hier fühlte sich schon mal verdammt gut an. Irgendwann hatten sie zwischendurch irgendwo ihre Weingläser abgestellt. Adam legte seine Hände an Vincents Hüfte und zog ihn unmöglich noch näher, bis Vincent Adams breite Brust gegen seine spürte. Vincents Finger wanderten in Adams Haare und hielten ihn genau da fest, wo er ihn haben wollte. Und Adam sollte es sich ja nicht einfallen lassen, jetzt wegzugehen. Adam war so warm da bei ihm. Er roch und schmeckte so gut. Seine Lippen waren so viel zarter, als Vincent es sich jemals ausgemalt hatte. Vincent erschauderte, als Adams Bartstoppeln ihn plötzlich auch an seiner Wange und dann an seinem Hals kitzelten, als sich Adam Richtung Schlüsselbein nach unten küsste. Vincent legte genießerisch den Kopf in den Nacken und erwischte sich bei dem Gedanken, bei dem Wunsch. Da klingelte Vincents Handy. Sie erschraken beide heftig, wurden unsanft aus ihrer Trance gerissen und Adam rückte aus Reflex sogar ein paar Schritte von ihm ab. Vincent hatte irgendwie Déjà-vu. Benommen friemelte er sein Handy aus seiner Hosentasche und verdrehte beim Anblick seines Sperrbildschirms die Augen. »Victor«, murmelte Vincent unzufrieden. Adam strich sich mit einem grimmigen Blick über die Lippen. »Ich bringe ihn um«, hörte Vincent ihn noch murmeln, bevor er ranging. Er musste ein Grinsen unterdrücken. Naja, immerhin gut zu wissen, dass es Adam auch gefallen hatte. »Hey, Victor, was gibt's?« »Hab ich dich geweckt?« fragte Victor verdutzt am anderen Ende. »Nein, wieso?« »Ach, hat nur so lange gedauert, bis du rangegangen bist.« »Ja, weil ich anderweitig beschäftigt war, du Depp«, sagte Vincent natürlich nicht, sondern überlegte fieberhaft eine Ausrede. »Sorry, war gerade auf Toilette«, entschied er sich für die Standardantwort. »Was gibt's?« »Ich habe die Bilder von der Kamera des Opfers durchgesucht, so wie du es wolltest«, erläuterte Victor. Vincent war ja dankbar, jemanden wie Victor zu haben, auf den man sich jederzeit verlassen konnte, wirklich. Aber so spät abends noch wegen so einer Kleinigkeit anzurufen, war wirklich etwas viel. Zumal Vincent gerade alles andere im Kopf hatte, außer Ermittlungen in einem Mordfall. »Irgendwas Spannendes zu sehen?«, fragte Vincent und fügte mental hinzu. »Wenn nicht, dann kriegst du von mir aber was zu hören.« »Allerdings«, hauchte Victor bedeutungsschwanger. »Wir wissen ja, dass Sarah Osjetzka an dem Abend ihres Todes mit Drogen in Berührung gekommen ist. Und wir wissen, dass sie wegen eines Fotos mit einem weißen Laster, der Edwina und diesem Günscho nochmal in den Hafen gefahren ist.« »Ja?« Vincent wurde langsam ungeduldig. Er hatte wirklich gehofft, dass es ein kurzes Telefonat werden würde und er und Adam vielleicht gleich noch weitermachen konnten. »Seit der Beginn ihrer Aufzeichnungen habe ich an 5 verschiedenen Tagen in den letzten 4 Monaten das gleiche Bild entdeckt. Immer ist die Edwina darauf zu sehen und immer Peter Günschow mit dem weißen Laster.« Vincent kniff seine Augen zusammen. »Könnte ein Zufall sein.« »Richtig«, erwiderte Victor lapidar. »Oder?« »Scheiße«, machte Vincent nur, als sich auch das letzte Puzzleteil in seinem Kopf zusammenfügte. Das stank alles gewaltig nach Drogenhandel und ihr Opfer hatte scheinbar davon gewusst. »Du sagst es«, hörte er Victor nur am anderen Ende sagen. »Okay, dann reden wir morgen auf jeden Fall nochmal mit diesem Günschow. Ich danke dir, Victor.« »Kein Problem. Sagst du Adam Bescheid?«, fragte er, und wenn Vincent es nicht besser gewusst hätte, hätte er einen verschmitzten Ton herausgehört. »Mach ich«, krächzte Vincent und war froh, dass Victor nicht sehen konnte, wie er vermutlich gerade rot anlief.